Die unschuldige Liebe ist wie ein weißes Blatt Papier. Und mit jeder Zeile und jedem Cent wirst du dreckiger. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Träume entsprangen dem tiefsten Schlaf am Boden auf nur knapp 12 Quadratmetern. Keinen Cent für Papier, doch die ersten Zeilen der Liebe entstanden auf gelben Briefen, Baby, keine Zeit, ich schlaf später. Wir hatten gar nichts und das bisschen haben wir beide uns geteilt. Wir waren wie Bonnie und Clyde bei Kerzenschein mit Yum-Yum-Suppen und nach dem Abreppen wackelige Parts kicken in frisch geklaute Mics, tagelang zu zweit. Und ich schreib, und ich schreib, und ich schreib. Mit dir vergisst man jede Zeit. Doch wenn ich schreib, wenn ich schreib, wenn ich schreib, hab ich dich für mich allein. Liebe auf den ersten Blick, aber heute nur noch Business. Denn du warst für den Platz bestimmt, an dem meine Kopfschmerzen sitzen. Früher war es Liebe auf den ersten Blick, aber heute nur noch Business. Denn du warst für den Platz bestimmt, an dem meine Kopfschmerzen sitzen. Meine Kopfschmerzen sitzen. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Ich hab den Blick dafür verloren, mich in einem Blick zu verlieren. Mit jedem Vertrag und jedem Schein merke ich nur noch weiter hoch, aber weg von dir. Wo sind all die Tage geblieben, an denen wir sagen, wir lieben uns? Die Erinnerung verblasst. Doch all die Maden und Ratten tragen heute teure Krawatten, sind mit einem Lächeln bewaffnet, sie wollen nur das, was wir hatten. Baby, siehst du nicht, was das mit uns macht? Siehst du nicht, was das mit uns macht? Doch wenn ich schreib, wenn ich schreib, wenn ich schreib, wenn ich schreib, hab ich dich für mich allein, für mich allein. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Wo wär ich nur ohne dich geblieben? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Mich selbst, mich selbst. Ich will dich nur für mich selbst. Wo wärst du nur ohne mich geblieben? Ich hab dir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Wo wärst du noch ohne mich geblieben? Ich hab dir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst.